Die beiden Hauptkommissare haben von mir erwartet, dass ich für die beiden Kokain verkaufe in größeren Mengen. Ich habe das natürlich bittend abgelehnt und sage, nein, ich bin da jetzt raus. Ich habe da will damit nichts mehr zu tun haben. Lass mich bitte zufrieden. Und ja, dann war die erste Hausdurchsuchung, wo ich dann gedroht wurde, entweder du tust es oder wir sorgen dafür, dass du in den Knast gehst. Und ja, dann sorgt halt dafür, dass ich in den Knast gehe. Ich werde nichts mehr mit Drogen zu tun haben möchten. Ich wurde auch dafür, muss ich ganz dazu sagen, mir wurde danach von den beiden Kommissaren wurde mir Kokain in meiner Wohnung gebunkert. Was Gott sei Dank wirklich von der MEK da beobachtet wurde. Also es waren verdeckte Ermittler, die auch gegen diese Polizisten ermittelt haben. Ganz genau, deswegen ging ich ins Gefängnis. Sie haben es aber auch nicht nur mit mir gemacht, sie haben es mit mehreren Menschen gemacht. Sie haben auch einem Herrn, der absolut gar nichts, wirklich überhaupt nichts mit Drogen zu tun hat, der ist Autohändler, den haben sie angehalten, er ist auch Libanese. Ich bin mir aber auch zu 100%ig sicher, dass der Herr absolut mit nie in seinem Leben mit Drogen gehandelt hat. Der hat wirklich rein mit Autoverkauf seinen Lebensunterhalt bestritten. Wurde von den beiden Kommissaren angehalten, was auch von dem MEK beobachtet wurde und gefilmt wurde. Wurde von den beiden Kommissaren angehalten, und zwar, ich saß dann mit dem Herrn an dem Tag mit im Auto, weil er mich abgeholt hatte. Und die beiden Polizisten haben uns dann angehalten und zu ihm gesagt, entweder du gibst uns das Geld, wir reden hier von 60.000 Mark, entweder du gibst uns das Geld, und haben dann aus deren Jackentasche, ich kann dazu sagen, wie die beiden Polizisten heißen, der eine hieß Carlos und der eine hieß Schweinebacke, den hat man so in Berlin genannt, Carlos und Schweinebacke sind sehr groß bekannt in Berlin. Beide wurden, die haben ein Tütchen Kokain rausgeholt, ein großes Tütchen Kokain. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Gramm das war, aber wirklich ein großes. Also wir reden bestimmt von 100 Gramm, was da drin war. Und haben sie gesagt, entweder gibst du uns die 60.000 oder das haben wir in deinem Wagen gefunden. Und haben ihm somit auch die 60.000 natürlich abgenommen, weil der Herr hat Familie, der sagt sich, hallo, ich gehe doch nicht in den Knast für 100, 200 Gramm Kokain. Dafür gibt es mehrere Jahre. Und hat den halt so die 60.000 überlassen. Die Polizei, die beiden Kommissare, und da waren noch andere Kommissare mit bei, zwei wurden leider nur verurteilt, sind zu mir in die Wohnung gekommen. Ich muss dazu sagen, vorab haben sie aber mit dem Herrn Mohamed Alouche, haben sie zusammengearbeitet, groß bekannt in Berlin. Und als ich dann aufgehört hatte, für diesen Mohamed Alouche zu arbeiten, sind dann die Polizisten bei mir aufgelaufen in meiner Wohnung in Berlin und haben mir vorerst nun mal angeboten, für die Drogen zu verkaufen, Marihuana und Kokain und Haschisch, in nicht geringen Mengen, also wirklich mehrere Kilos, auch Kokain. Ich habe dankend abgelehnt, und nachdem ich dankend abgelehnt habe, fingen dann die Bedrohungen an. Ich wurde dann mehrfach bedroht, dass ich doch verkaufen sollte, wenn ich das nicht tun sollte, dass sie dafür sorgen, dass ich in den Knast gehe, dass sie mir irgendwelche Leute aufs Hals schicken. Dass ich ja wüsste, dass sie auch mit kurdischen Großfamilien zusammenarbeiten und ich ja auch wüsste, dass auch die Kurden oder die kurdische Großfamilie auch Leute erschießen würde, kaltblütig. Was hier auch passiert ist, muss ich dazu sagen, also nicht bei mir, aber in Holland wurden vier Dealer kaltblütig in den Kopf geschossen. Ja, sie haben mir gedroht, in meiner Wohnung zu verkaufen, mehrere Kilos. Gras war, ob es Marihuana, also ob es Haschisch war oder Kokain war. Ich habe vorerst habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht. Und ja, dann wurde mir halt mit meinem Leben gedroht. Mir wurde mit meinem Leben gedroht. Und ich sage, Herr Puhlmann, ich war keine 20 zu diesem Zeitpunkt damals. Natürlich war ich eingeschüchtert. Natürlich hatte ich Angst um mein Leben. Ja, ich habe mein ganzes Leben noch vor mir gehabt und habe es immer noch vor mir. Und ist doch klar, dass wenn man mit dem Leben gedroht wird, dass man das dann halt auch tut. Dass man sagt, okay, ich tue es, ich mache es. Ich habe aber erst ganz zum Schluss, ich muss dazu sagen, mir wurden ja auch Schläge aufs Hals gehetzt. Ja? Mir wurden auch Schläge aufs Hals gehetzt. Ich wurde in meiner Wohnung attackiert. Ich wurde in meiner Wohnung mit einer Machete bedroht. Ich wurde in meiner Wohnung mit einer Waffe, und das war definitiv eine scharfe 9 mm, wurde ich in meiner Wohnung bedroht. Und Herr Puhlmann, wenn Ihnen eine Waffe am Kopf gesetzt wird und eine Machete an den Hals, ich glaube, jeder andere Mensch würde sagen, okay, ich mache es. geht um Drogen an Bremerhaven. Und zwar gibt es in Bremerhaven mehrere Großdealer. Ich weiß von einem sehr guten Freund, der auch Polizist ist in Bremerhaven, Kripo-Beamter, ein Drogendezernat, dass sobald er dagegen ermittelt, dass sofort er im Urlaub bezeichnet wird. Also er wird sofort weggeschickt und auf Seminare geschickt oder sonst dergleichen. Ja. Das ist natürlich fraglich, wieso ist das so? Nun gut, dann haben wir ein bisschen weiter recherchiert und haben dann mitbekommen, dass auch eine Staatsanwältin mit einem türkischstämmigen Mitbürger hier aus Bremerhaven liiert ist, der auch in großen Mengen mit Kokain handelt in Bremerhaven. Dann haben wir hier im Fischereihafen zum Beispiel zwei große Händler, die, wie soll ich das sagen, die bekommen, also die kommen natürlich Ware aus aller Welt und die sind natürlich auch tiefgefroren. Und da haben wir auch recherchiert und haben rausgekriegt, dass auch die beiden Sachen angeliefert bekommen haben, wo auch Kokain und sämtliche andere Drogen mit inbegriffen waren. Ja, und die Polizei tut dagegen nichts. Und ein, zwei Polizisten können dagegen nichts tun, weil die Politiker in Bremerhaven oder aus Bremen auch das versuchen runterzudrücken und zu sagen, Jungs, halt mal einen Ball flach, die Kriminellrate darf hier nicht so hoch steigen. Ja. Mhm. Und ja, das ist, da gibt es auch Polizisten, es gibt zum Beispiel einen Laden hier in Bremerhaven, wo ganz offensichtlich jedes Wochenende, wenn eine Schiffsparty ist, dass dann um 2 Uhr, 3 Uhr morgens die Läden in dem Laden, die Türen abgeschlossen werden und dann absolute Koks-Partys da veranstaltet sind, wo auch Polizisten inbegriffen sind. Also es gibt Polizisten, die verkehren da in dem Laden. Ob sie selber auch konsumieren, kann ich nicht sagen. Aber es gibt Polizisten, die da drinnen verkehren und ich nehme mal an, in einem deutschen Rechtsstaat, wenn ein Polizist da verkehrt, muss dagegen auch irgendetwas tun, aber es wird nichts dagegen getan. Absolut nichts. Und ja, ich war damals auch in dieser Szene drinnen. Hab dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen, bin da auch weg. In Berlin war damals meine Sache und bin jetzt dann nach Bremerhaven damals gezogen. Ja, und hier wird genau das Gleiche abgezogen wie in Berlin oder in jeder andere Stadt auch. Was war denn in Berlin gewesen? Was wussten Sie denn dort? Also auch in Berlin, von gewissen Geschäften dieser Art? Ja, ja, in Berlin habe ich mit Großfamilien zusammen, also ich habe für Großfamilien auch mal so zusammengearbeitet. Habe für die im Grunde genommen gebunkert, habe für die verkauft und. Wo auch zwei Polizisten inbegriffen waren. Und die beiden Polizisten wurden auch dank mir, weil ich dann irgendwann nicht mehr konnte. Ich muss dazu sagen, ich bin mit sehr jungen Jahren von zu Hause weg. Bin nach Berlin, bin in diese Kreise reingerutscht. Mir blieb nichts anderes übrig, da das Jugendamt in Berlin mir keinerlei Unterstützung gegeben hat. Ich sollte selber zusehen und das mit 13 Jahren. Wie ich auf die Runden komme, bin ich dann immer eben reingerutscht. Und irgendwann, wo ich dann halt in Moabit, im Bezirk Moabit dann aufgetaucht bin, habe ich dann halt diese libanesischen Großfamilien kennengelernt und bin dann halt reingerutscht. Und dann gab es da zwei Hauptkommissare, auch vom Drogendezernat, die im Grunde genommen mit dem einen Herrn zusammengearbeitet haben, mit Sicherheit auch mit anderen Herren zusammengearbeitet haben, die halt auch Marihuana, Koks uns dann geliefert haben, die zwei Hauptkommissare, und wir das dann halt verkauft haben. Bloß irgendwann wurde ich dann so dermaßen unter Druck gesetzt und die wollten mich auch in den Knast stecken für eine Sache, womit ich absolut nichts zu tun hatte. Die beiden Kommissare wollten, dass ich weiterhin Kokain verkaufe, wo ich sagte, nein, das werde ich nicht tun. Die Polizei erwartete von Ihnen, dass Sie mit Rauschgift handeln, darf man so sagen? Ganz genau. Die beiden Hauptkommissare haben von mir erwartet, dass ich für die beiden Kokain verkaufe in größeren Mengen. Ich habe das natürlich bittend abgelehnt und sage, nein, ich bin da jetzt raus, ich will damit nichts mehr zu tun haben, lass mich bitte zufrieden. Und ja, dann war die erste Hausdurchsuchung, wo ich dann gedroht wurde, entweder du tust es oder wir sorgen dafür, dass du in den Knast gehst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sorgt halt dafür, dass ich in den Knast gehe, ich werde nichts mehr mit Drogen zu tun haben möchten. Ich wurde auch dafür, muss ich ganz dazu sagen, mir wurde danach von den beiden Kommissaren wurde mir Kokain in meiner Wohnung gebunkert, was Gott sei Dank wirklich von der MEK beobachtet wurde. Also es waren verdeckte Ermittler, die auch gegen diese Polizisten ermittelt haben. Man hat die beiden Polizisten gefilmt, man hatte Fotos von den beiden Polizisten, wie sie auch was in meiner Wohnung platziert hatten. Bloß, das wusste ich zu Anfang nicht. Also ich wurde dann verhaftet, die haben mich dann in die Zelle gesteckt, die beiden Kommissare, Und dann wurde ich, nach einer Zeit, wurde ich dann von anderen Kommissaren da rausgeholt und dann musste ich hoch ins Büro und dann gab es da Kaffee, Kuchen, Zigaretten und das weiß ich nicht, was alles noch. Und dann hatten sie von mir erwartet oder verlangt von mir, dass ich doch bitte gegen diese beiden Kommissare aussagen sollte. Und ich natürlich mir gedacht, jetzt soll ich jetzt gegen diese beiden aussagen. Ich weiß, was dahinter steckt und ich weiß, was mir alles passieren könnte. Ja, ja, und trotz allem stand ich dann auch irgendwann dazu und habe gesagt, gut, alles klar. Ich mache eine Aussage, habe auch diese Aussage getätigt, habe mich natürlich auch selber belastet. Der Anwalt von den beiden, der hieß Müllerhoff, von dem libanesischen Kompane da von den beiden, der hieß Müllerhoff und der hat mir dann damals unterstellt, sie erzählen das doch alles nur, weil sie einen Deal mit der Staatsanwaltschaft haben, dass sie einen deutschen Pass haben. Und da fing ich natürlich an zu lachen. Ich bin gebürtiger Bremerhavener, ich habe einen deutschen Pass, also was erzählen sie mir hier? Nun gut, die beiden Kommissare wurden verurteilt zu jeweils 6 Jahren. Gab es darüber eine Medienberichterstattung? Nein, absolut gar nichts. Also wir haben keine Medienerstattung, gar nichts, gar nichts. Ich habe meine Strafe abgesessen, bin dann irgendwann raus, musste natürlich Berlin sofort verlassen. Wie lange waren Sie denn im Gefängnis? Ich saß 2,5 Jahre. Zweieinhalb? 2,5 Jahre saß ich in Plötzensee damals, jugendhaft noch. Ja. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde es gut, ich finde es wirklich gut, dass ich damals in Haft gekommen bin, weil wenn man 10.000 Mal vor einem Richter steht, frage ich mich auch, wie kann das sein, dass einer kriminell ist? Ja, also in meinem Fall, ich war definitiv kriminell, ich habe Drogen gehandelt. Wie kann das sein, dass der Richter immer nur sagt, du und mich immer wieder gehen lässt? Da frage ich mich, wer war dieser Richter, ja, dass er immer wieder sagt, du, ne, und mir passiert nichts. Und das über Jahre. Ja, und da fragt man sich, hat er das vielleicht irgendwo mit drinnen gehangen oder auch nicht? Oder was weiß ich. Nun gut, und irgendwann habe ich dann halt die Aussage gemacht und habe auch gesagt, dass es über Jahre so verlief, wie es verlief halt, wie es halt abgegangen ist. Ja, und habe dann meine Strafe bekommen. Ich fand es okay. So bin ich halt weggekommen von der ganzen Scheiße. Ja, bin dann nach Bremerhaven. Ich werde jetzt kein Datum sagen, weil ich nehme es ja gerade mit Sicherheit auf. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, wann ich da verlassen Sie brauchen, würde, Sie brauchen niemals Namen nennen oder irgendwelche Daten sagen. Es geht nur um den Sachverhalt. Ne? Nun gut, ich bin dann nach Bremerhaven gezogen. Muss dazu sagen, ich habe es sehr, sehr, sehr, sehr schwer in Bremerhaven. Wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ich muss Gott sei Dank, also dieser Kollege, also dieser Beamte, mit dem ich heute sehr, sehr gut befreundet bin, ich muss Ihnen dazu sagen, er hat sich versetzen lassen, auch hier nach Bremerhaven, damals von Berlin. Ich kann das so erwähnen, dass er sich versetzen lassen hat, weil es sich mehrere versetzen lassen haben nach Bremerhaven, aus Berlin damals. Dank ihm, also mir wurde wirklich Sachen unterstellt und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Pohlmann, ich bin damals aus Berlin weg, einfach nur einen Schlussstrich zu ziehen, weil ich die Schnauze voll hatte, ich wollte Familie haben, ich wollte mein Leben auf die Reihe kriegen, was ich heute auch habe, definitiv. Ja? Aber mir wurde jahrelang wurde mir nachgestellt von der Polizei, Hausdurchsuchungen wurden getätigt in meiner Wohnung. Wie viele Hausdurchsuchungen? Sicherheit 20, 30 Hausdurchsuchungen in meiner Wohnung. Wegen unbelangene Dinger, beispielsweise, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Einbruch vollzogen. Ja, dann kommen sie zu mir nach Hause, behaupten, ich hätte in einem Café eingebrochen, hatten auch Bilder, muss ich dazu sagen, diese Bilder waren aber definitiv draus zu sehen, dass ich das nicht war. Ja, haben mir meine Wohnung aufgebrochen mit einem Schlosser, während ich im Urlaub war, weil die gucken wollten, ob irgendwelche Ware in meiner Wohnung gebunkert ist oder auch nicht. Sie sind in meine Wohnung, haben meine Wohnung absolut verdreckt hinterlassen, haben also alles durchgewühlt, die ganze Wohnung durchgewühlt, die Kleider meiner Frau, die Kleider meines Sohnes, haben, ja, und haben aber nie, also die haben es versucht, mich immer wieder auch vors Gericht zu ziehen und dank diesen Hauptkommissar, der wirklich ein sehr, sehr guter Freund ist, sind sie damit nicht durchgekommen, weil er immer wieder gegengearbeitet hat und immer wieder gesagt hat, Mensch, das ist der Herr nicht. Das definitiv nicht. Und in 5 oder 6 Fällen konnte er auch nachweisen, dass ich das nicht war. Ja. Das letzte Mal, muss ich dazu sagen, saß ich jetzt vor circa 2 Wochen, war ich vor Gericht. Ich muss Ihnen sagen, die Sache, das war noch eine Sache aus Berlin, die ich damals getätigt habe, definitiv. Das ging damals um Betrug. Das habe ich damals gemacht. Und ich muss sagen, ich bin damals entlassen worden am 24.11.2004. bin dann da auch weg aus, bin sofort nach Bremerhaven. Und sie hatten, ich hatte ja Bewährung gehabt, normalerweise bis zum 24.11.2006. Pullmann, ob sie es mir glauben oder nicht, ich hatte noch bis 2011 Bewährung. Also meine Bewährung haben sie mir nie erlöscht, weil sie sagen, wir ermitteln. Mein Anwalt hat dann immer wieder versucht und auch mein Bewährungshelfer, die stehen absolut hinter mir und sagen, was soll das, was verabreicht jetzt hier mit ihm? Eine Sache vor 7 Jahren, 8 Jahren und lasst den Jungen einfach nicht zufrieden. Ja? Dann bin ich letztes Mal vor der Gerichtsverhandlung gekommen und wurde dann verdonnert zu 2 Jahre auf Bewährung. Ich habe das natürlich nicht akzeptiert, weil 7 Jahre, das sind 7 Jahre, die hergegangen sind. Ich habe ein komplett neues Leben. Ich wollte im Sicherheitsdienst arbeiten, habe auch einen Sicherheitsschein damals bekommen durch meinen Bewährungshelfer, durch meinen Freund bei der Polizei und den Herrn, also meinen Anwalt. Habe dann auch meinen Sicherheitsschein bekommen, darf jetzt im Grunde genommen noch arbeiten im Sicherheitsdienst, werde aber jetzt nicht mehr arbeiten dürfen nach dieser Verurteilung. Ich wurde verurteilt zu 1 Jahr und 4 Monaten, 3.000 Euro Geldstrafe und zusätzlich noch ein Gutachter, den ich damals beauftragt hatte und die Gerichtskosten. Jetzt möchte ich noch was zwischendurch fragen. Wurden Sie auch schon mal für etwas verurteilt, wozu die Polizei Sie angestiftet hat? Ja, natürlich. Ich habe ja damals angefangen, Drogen zu verkaufen und habe dann sofort schnell... Was zu verkaufen? Drogen. Drogen. Und habe dann auch für die Polizisten halt, ne? Also die haben das immer geliefert und ich habe es halt dann auch für die Polizisten verkauft, bis ich dann irgendwann auch dahinter gekommen bin, dass das auch für Polizisten ist. Und da hat sie natürlich panische Angst irgendwann bekommen und wollte natürlich auch schnellstmöglich aus dieser Szene raus. Ich wurde immer wieder gedroht. Also es ging über Jahre, dass ich gedroht wurde, entweder du machst es oder du machst es nicht. Und ich habe es natürlich auch gemacht. Und irgendwann habe ich aber halt einen Schlussstrich gesagt, ich will nicht mehr, lass mich einfach zufrieden. Und ja, dann wurden mir auch irgendwelche Schläger aufs Hals gesetzt, von wegen, sorgt dafür, dass er anfängt, für uns wieder zu verkaufen. Und ich habe es aber nicht gemacht. Ich wurde auch angegriffen von diesen Schlägern, wusste mich aber zu Wehr zu setzen. Waren das denn große, kräftige Leute oder irgendwelche Leute? Wie bitte? Die Schläger, waren das denn geübte, kräftige Menschen? Ja, natürlich, es waren geübte, kräftige Menschen. Es waren Bodybuilder, es waren Boxer mit bei. Wie soll man sich da großartig wehren? Ja? Da kann man sich im Grunde genommen nur mit einem Messer oder mit einer Waffe wehren. Das waren also auserwählte Leute, die sie überfallen haben. Ganz genau, auserwählte Leute von den beiden Hauptkommissaren angestiftet. Ja? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hab mich nie getraut, großartig darüber zu reden und habe dann halt damals nur bei der Verhandlung und habe da noch nicht mal alles erwähnt, habe ich mich aber nie getraut. Und bis ich dann auf Ihre Seite gekommen bin, aus einem Zufall. Welche Webseite war das in dem Fall? Als allererstes bin ich auf diesen Herrn getreten, der Selbstmord begangen hat. Christian hieß der, glaube ich. Christian Schäffer. Genau, bin erstmal über seine Seite und dann habe ich mehrere Sachen angeguckt. Dann bin ich irgendwie von seiner Seite auf ihrer Seite gestoßen. Ich habe mehrere Seiten, welche war das denn? Endziffer. Endzeiter. Genau, Endzeiter und dann einmal die Seite... Kriminalstaat. Ganz genau, Kriminalstadt, wo dann auch die Kommissarin, das, was sie mir gestern Abend auch noch zugeschickt hatten, wo die Kommissarin auch eine Aussage getätigt hat, was sie mit dem 80-jährigen Herrn da verabreicht haben, die Staatsanwälte. Ja. Ja, und dann, ich war natürlich verblüfft. Ich sage, hallo, es gibt ja noch andere Menschen, denen genau das Gleiche passiert. Ja, es gibt aber noch schlimmere Fälle. Sie sollten mal das Telefonat Nummer 29 anhören. Telefonat 29. Ja, ja. Das ist das Schlimmste von allem. Kann ich gerne machen. Das passt gut zu Ihrem Fall. Ja, werde ich definitiv machen, gar keine Frage. 29 und 39. 29 und 39, das werde ich machen. Jetzt möchte ich Folgendes von Ihnen hören. Schildern Sie doch einmal diese Taten, für welche Sie verurteilt wurden, die Sie aber im Auftrage der Polizei begangen haben. Handel mit BTM in nicht geringen Mengen. Und das circa 6-mal verurteilt worden. Es war nie, dass ich sofort in den Knast gehen musste, sondern bei dem letzten Mal dafür musste ich halt in den Knast. Das 6. Mal dafür musste ich dann in den Knast. Immer wieder wurde ich zu Geldstrafen verurteilt. oder damals zum Strafarbeiten verdonnert oder sonst dergleichen. Ja, aber schildern Sie mal, wie hat denn die Polizei das gemacht? Die Polizei kam auf Sie zu und hat gesagt, wir möchten, dass Sie für uns mit Drogen handeln, und Sie haben das dann ein paar Mal gemacht und deswegen gingen Sie ins Gefängnis? Ganz genau, deswegen ging ich ins Gefängnis. Sie haben es aber auch nicht nur mit mir gemacht, Sie haben es mit mehreren Menschen gemacht. Sie haben auch einem Herrn, der absolut gar nichts, wirklich überhaupt nichts mit Drogen zu tun hat, der ist Autohändler, den haben sie angehalten, er ist auch Libanese. Ich bin mir aber auch zu 100% sicher, dass der Herr absolut mit nie in seinem Leben mit Drogen gehandelt hat. Der hat wirklich rein mit Autoverkauf seinen Lebensunterhalt bestritten. Wurde von den beiden Kommissaren angehalten, was auch von dem MEK beobachtet wurde und gefilmt wurde. Wurde von den beiden Kommissaren angehalten, und zwar, ich saß dann mit dem Herrn an dem Tag mit in einem Auto, weil er mich abgeholt hatte, und die beiden Polizisten haben uns dann angehalten und zu ihm gesagt, entweder gibst du uns das Geld, wir reden hier von 60.000 Mark, entweder gibst du uns das Geld, und haben dann aus deren Jackentasche, ich kann dazu sagen, wie die beiden Polizisten heißen, der eine hieß Carlos. Namen brauchen Sie ja nicht nennen. Brauche ich nicht nennen, gut. Wenn Sie verurteilt sind, dürfen Sie den Namen nennen. Ja, ja, ich wurde ja verurteilt. Der eine die Polizisten auch? Ja, ja, die wurden auch verurteilt. Ja gut, wenn sie verurteilt sind, dann dürfen sie den Namen nennen. Ja, ja, der eine hieß Carlos und der eine hieß Schweinebacke, den hat man, das war so in Berlin, den hat man so in Berlin genannt. Carlos und Schweinebacke sind sehr groß bekannt in Berlin. Beide wurden, die haben ein Tütchen Kokain rausgeholt, ein großes Tütchen Kokain. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Gramm das war, aber wirklich ein großes, also wir reden bestimmt von 100 Gramm, was da drin war. Und haben sie gesagt, entweder gibt es uns die 60.000 oder das haben wir in deinem Wagen gefunden. Und haben ihm somit auch die 60.000 natürlich abgenommen, weil der Herr hat Familie, der sagt sich, hallo, ich gehe doch nicht in den Knast für 100, 200 Gramm Kokain, dafür gibt es mehrere Jahre, und hat den halt so die 60.000 überlassen. Ja, man konnte dagegen nichts machen, und es war nicht nur er, da gibt es auch viele, viele andere, die verurteilt wurden, weil sie gezwungen wurden, sie wurden regelrecht gezwungen von diesen beiden Kommissaren, Kokain, Marihuana, Haschisch. Ich weiß nicht, ob Heroin auch mit inbegriffen war in der Szene, aber es wurde wirklich, und da wurden bestimmt 20, 30 Leute verurteilt, wenn nicht noch mehr. Und im Nachhinein, irgendwann, als ich dann meinen Mund aufgemacht habe, wurden die beiden dann halt erstmal suspendiert. Und man hat versucht, meine Aussage zu vernichten, also so zu vernichten, also sozusagen der Junge, der lügt. Also das stimmt alles nicht, was der junge Mann da erzählt. Und man hat die beiden eine Zeit lang suspendiert, dann haben sie angefangen, durften dann wieder im Polizeidienst arbeiten, durften aber nicht mehr im Außenbereich arbeiten, sondern nur noch im Innendienst arbeiten. Und Sie durften als Polizisten weiterarbeiten, aber auch nur im Innendienst. Das weiß ich aus einer 100%igen Quelle, und zwar von diesen MEK-Beamten. Was heißt MEK? Verdeckte Ermittler. Das sind verdeckte Ermittler, die... Von wem werden die eingesetzt? Von wem werden die eingesetzt, das weiß ich gar nicht. Von dem Staat, glaube ich, ich weiß es nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Meistens wohl Innenministerium, ne? Das kann gut möglich sein. Es gab mal einen Fall in Serbien, da hat das Innenministerium mit einem Polizeiüberfall das Handelsgericht säubern wollen, von korrupten Richtern und Rechtsanwälten. In Serbien wurde das Handelsgericht von der Polizei maskiert, in Tarnuniformen überfallen, und man hat dort die Richter und Rechtsanwälte festgenommen. Ach du Scheiße. Ein ganzes Gericht überfallen. Ja. Soll sich wohl gelohnt haben. Ja, das glaube ich. Also ich meine, ich sage Ihnen ganz ehrlich, hier in Bremerhaven zum Beispiel, sage ich definitiv so, wie das ist. Jeder Polizist schläft mit dem anderen, also jetzt der eine schläft von dem mit der Frau. Ich muss dazu sagen, ich habe Geschwister, die hier in Bremerhaven sind, die lassen sich nicht unterkriegen von der Polizei. Die sagen, hallo, die können doch nicht mit uns machen, was sie wollen. Und wenn ein Polizist meinen Bruder angreift, dann greift mein Bruder natürlich sofort zurück an. Der lässt sich nicht schlagen. Das ist nun mal eben so. Auch wenn er das falsch macht, weil in dem Moment belastet mich das und meinen anderen Geschwistern auch. Ich habe einen Bruder, der arbeitet für diesen Staat hier in Bremerhaven. Ob sie es glauben oder nicht, sie versuchen ihn immer wieder und immer wieder zu vernichten. Sie versuchen immer wieder irgendwelche Machenschaften zu unterstellen. Sie versuchen ihn, zum Beispiel auch mit Drogen, dass er Drogen konsumieren sollte oder Drogen verkaufen sollte. Sie haben ihn einmal in meinem Beisein, haben sie ihn festgenommen, haben ihn Handschellen auf den Rücken gehauen, ohne einen Grund, und haben ihn an die Handschellen, an der Kette, haben sie ihn hochgezogen, also beide Arme fast ausgekugelt, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre. Ich wurde hier vom Polizisten in Bremerhaven, wurde ich attackiert, ich wurde geschlagen in der Goethestraße von einem Kommissar, wo mehrere Zeugen waren, das wurde einfach unterm Tisch gekehrt, da war meine Anzeige wurde sofort fallen gelassen, wegen geringen Beweisen, dass es da keine Beweise für geben soll, obwohl mehrere, mindestens 20 Zeugen dafür gab, dass ich angegriffen wurde von diesem Kommissar. Hier in Bremerhaven, sage ich so, wie das ist, hier gibt es eine Richterin, die heißt, darf ich den Namen nennen? Ja. Die heißt Frau Umland. Wenn da einer reinkommt mit schwarzen Haaren, braunen Augen, der ist verurteilt. Also da garantiere ich Ihnen, jeder Ausländer, der in Bremerhaven bei ihr reinkommt, ob schuldig oder nicht schuldig, der ist verurteilt. Sofort verurteilt. Da gibt es keine Gnade von ihr oder sonst dergleichen. Der wird einfach verurteilt. Und es gibt mehrere, ich muss dazu sagen, es gibt mehrere Polizisten, die auch sagen, diese Frau ist rechtsradikal. Ja? Sind Sie denn einer südländischen Abstammung? Ich bin einer südländischen Abstammung. Ich bin aber ein gebürtiger Bremerhaven. Ich bin eine südländische Abstammung. Deshalb war es auch damals für mich ein sehr leichtes Spiel. Von woher stammen Sie denn? Ich bin Palästinenser. Ach so. Und noch andere Sache, Sie sagten eben diese Familien, die Großfamilien. Sind die denn alle aus der gleichen Region oder gibt es da auch Familien aus anderen Landeskreisen, die das Gleiche machen? Es sind Familien, kurdische Familien. Es sind libanesische Kurden. Fast ausschließlich? Wie bitte? Fast ausschließlich? Ja, fast alles ausschließlich libanesische Familien. Mhm. Groß, sind bekannt. Also die sind wirklich bekannt. Wenn Sie möchten, kann ich gerne ein paar Namen sagen. Nee, brauchen Sie nicht. Brauche ich nicht. Die brauchen ja nicht bei mir klingeln. Ja, stimmt auch allerdings. Also es sind wirklich sehr, sehr gefährliche Familien, muss ich dazu sagen. Handeln auch in mehreren Tausend von Kilos. Und man kann mit der Polizei? Mit der Polizei, natürlich. Vor allem in Bremen. Vor allem in Bremen. Wenn ich Ihnen sage, dass diese Familie von den Stadtwerken ein Grundstück gekauft haben, ja, was etliche Millionen kostet, alles im Grunde genommen hat vier Empfänger sind, ja. Sie haben sich ein Grundstück gekauft, das vierfach umzäunt ist, wo scharfe Hunde in jedem Zaunbereich scharfe Hunde sind, wo sich noch nicht mal die Polizei traut, aufs Grundstück zu gehen. Weder mit Hubschrauber oder sonst dergleichen. Und ich bin mir 1 Million% sicher, dass das ein riesengroßer Umschlag für Drogen ist, aber kein Polizist geht da rein. Keine Staatsanwalt tut dagegen etwas. Warum auch immer. Und da fragt man sich doch natürlich, wie kann das sein, dass so eine Großfamilie, es wird auch übrigens in den Medien immer wieder über diese Großfamilien gesprochen, und das seit 20 Jahren, aber keiner unternimmt was und keiner macht was. Und da fragt man sich natürlich, wieso unternimmt keiner was, wieso macht keiner was? Und wenn etwas unternommen wird, und ich sage Ihnen das so, wie das ist, ich habe eine Sache auffliegen lassen, die ich beobachtet hatte. Ich muss dazu sagen, ich kämpfe heute absolut gegen Drogen, weil ich absolut dagegen bin. Mit allen Mitteln kämpfe ich dagegen. Also denn ich rufe immer einen gewissen Kommissar an und sage, tu mir einen Gefallen, flieg diesen Ring hier auf. Das war ein Keller von mehreren hunderten Quadratmeter, der absolut voll von Marihuana-Pflanzen war, absolut voll. Etliche, was wurde gesagt? Also der Kommissar sagte zu mir, das sind 1 Million Euro Straßenverkaufswert. In den Medien stand dann aber nichts mehr von 1 Million Euro Straßenverkaufswert. Es stand nur noch mehrere tausend Euro Straßenverkaufswert. Da fragt man sich, wo sind die anderen Sachen geblieben? Wo sind die anderen Tausenden geblieben? Dann hat dieser Kommissar das Ding natürlich auffliegen lassen mit seiner Gruppe. Also er hat mehrere Kommissare, die mit ihm zusammenarbeiten. Er sagt auch, man kann in Bremerhaven der Polizei nicht trauen. Das sagt er selber. Er sagt, du kannst der Polizei in Bremerhaven nicht trauen. Sie sind korrupt. Sie arbeiten gegen die Menschheit. Also nicht für den Steuerzahler, sondern im Grunde genommen gegen den Steuerzahler. Ja. Nachdem er das auffliegen lassen hat, hat dann die Polizei Bremen, hat ihn natürlich sofort geordert, nach Bremen zu kommen. Er wurde hingeordert, er ist hingekommen. Dann haben sie ihn gefragt, woher er es denn alles wüsste. Und er hat gesagt, das geht euch ein Scheißdreck an. Ich werde euch mit Sicherheit nicht preisgeben, von wem oder was ich das weiß. Dann haben sie ihn versucht einzuschüchtern, haben sie gesagt, du weißt, mit welcher Familie du das hier zu tun hast. Und du weißt, dass du Frauen und Kinder hast. Pass gut auf. Ja. Und dann hat er sich natürlich sofort aus der Sache rausgezogen. Und was jetzt daraus weiter geworden ist, kann ich ihm gar nicht sagen. Ich habe ihn gar nicht mehr gefragt. Aber er wurde im Grunde genommen, zwar auf eine andere Art und Weise, ja, aber direkt bedroht. Und da fragt man sich doch natürlich, wie kann das sein, dass er gedroht wird? Er ist auch Kommissar und wird trotzdem bedroht. Dann gibt es jetzt eine ganz andere Sache, wo ich und jemand anders auch gerade am Ermitteln sind. Weil wir möchten, dass dieser Laden geschlossen wird, weil er ganz offensichtlich wirklich jedes Wochenende von gut bestückten Leuten und gut bestückten Politiker dieser Laden besucht wird und da auch mehrere Kilos über den Laden, über die Ladentheke läuft. Das wissen wir aus. Ich muss dazu sagen, da wird noch was getan. Ich weiß nicht, ob das veröffentlicht werden kann, weil wenn irgendjemand aus Bremerhaven das aus zufälliger Weise mithört, kann ich nicht sagen. Also wenn sie das jetzt öffentlich machen, dann würde das vielleicht auffliegen. Die Sache, wo wir gerade ermitteln sind. Ja, brauchen Sie das ja nicht benennen. Ja, brauchen wir das nicht zu benennen. Auf jeden Fall wird da was gemacht und hier in Bremerhaven. Gibt es da auch was mit Kindern? Ja, natürlich. Es wird auch, also kleine Kinder, sage ich so wie es ist. Hier in Bremerhaven nimmt jeder 12-Jähriger, 13-Jähriger kifft schon und jeder 15-Jähriger konsumiert schon Kokain. Ja, ich meine Kinderfotos. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weiß ich wirklich nicht. Ich weiß, dass es hier einen Polizisten gibt, der mit minderjährigen Kindern, also mit minderjährigen Mädchen schläft. Das weiß ich zu 100%. Er wurde auch schon, beziehungsweise erst eines Tages ist er mal bei dem jungen Mädchen, weil sie nicht aufgemacht hat oder er den Schlüssel vergessen hat oder sonst auch was. Sie hat im Erdgeschoss gewohnt. Ist so dann über das Erdgeschoss, über das Fenster reingestiegen. Er wurde von einer Nachbarin beobachtet. Man dachte, es wäre ein Einbrecher. Man hat die Polizei gerufen und man hat diesen jungen Mann, beziehungsweise er ist nicht mehr jung, er ist älter, hat auf dem jungen Mädchen erwischt. Die Polizei ist dann natürlich rein und hat ihn da erwischt, wie er mit dem jungen Mädchen macht. Es war wohl einvernehmlich mit dem Mädchen, aber ich sag mal, es war eine 16-Jährige. Und da, wenn da ein 38er Polizist drauf liegt, es wurde aber nichts unternommen, also die Polizisten haben, es wurde vertuscht. Also es wurde definitiv vertuscht, es wurde nichts darüber geschrieben oder sonst dergleichen. Normalerweise hätte es dafür eigentlich ein Disziplinarverfahren geben müssen, weil da auch Drogen im Spiel waren. Der konsumiert auch Drogen, muss ich dazu sagen, der Polizist. Man hat veranlasst, dass bei ihm ein Drogentest gemacht wird, aber er war negativ. Der war negativ, wieso auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Also, ich muss Ihnen sagen, Herr Pohlmann, hier in Bremerhaven, man kann nicht viel unternehmen. Man kann wirklich nicht viel unternehmen. Es ist so gewollt, auch von der Politik ist das so gewollt. Dann gibt es eine Staatsanwältin, sie ist liiert mit einem türkischen stämmigen Bürger, habe ich Ihnen ja schon mal gesagt. Da waren mehrere Razzien geplant, die auch alle durchgeführt wurden. Aber der junge Mann hat gewartet auf die Polizisten und hat die Tür geöffnet und hat gesagt, ach, da seid ihr ja schon. Und das bei 8, 9 Razzien. Und immer wieder hieß es, ach, da seid ihr, ich habe schon auf euch gewartet. Ja, und ja, es wird dagegen absolut nichts unternommen. Gar nichts, kein Stück. Wir wollten das publik machen. Wir haben einen mehrfachen Millionär, den wir gut kennen. Der hat uns einen Kontakt besorgt zu einem Reporter, der aber, muss ich dazu sagen, nicht klein bestückt ist, sondern also ein sehr hoch gesehener Mann ist. Der wollte das auch zuerst machen. Er hat gesagt, er möchte auch gerne noch erstmal recherchieren. Er hat auch recherchiert und hat dann nach einer Woche sich bedankt und hat gesagt, ich lehne es bedankend ab. Er sagt, das ist Haben Sie noch Kontakt zu diesem Millionär? Ja, haben wir immer noch Kontakt. Ich suche noch jemanden, der meine Arbeit so ein bisschen unterstützt, weil ich sehr viel Kosten durch Internetseiten habe. Ja. Ich könnte normalerweise jeden Tag durch Deutschland reisen und genau solche Fälle untersuchen. Das habe ich auch bisher getan. Ja. Haben Sie ja gesehen auf endzeiter.de. Das sind ja solche Filme. Ja. Und ich müsste normalerweise mir wieder eine Kamera besorgen. Ich müsste normalerweise eine Bahnkarte wieder besorgen für die nächsten Jahre. Dann könnte ich das jeden Tag machen. Aber mir fehlt das Geld und andere haben es über. Ich gebe von meinem Sozialhilfegeld etwa 100% aus, nur für Internet, Webspace und natürlich auch ein bisschen zu essen und zu trinken. Ja, ja, klar, natürlich. Ich kann gerne mit ihm reden, mit dem Millionär. Ja. Ich kann ihm gerne ihre Seite geben, ihre Telefonnummer geben. Also die genau. Telefonnummer sieht er dann selber raus. Ich denke oder ich hoffe dann natürlich, dass er sich dann melden wird, weil er ist auch einer dafür, dass er ist absolut gegen so etwas. Ne? Also er ist absolut gegen diese ganze Korruptionsscheiße. Und möchte natürlich da auch irgendwo was irgendwie bekämpfen. Nun gut, der von der Zeitung hat das dann bitten abgedankt, hat gesagt, tut mir leid, das ist mir absolut zu heiß, ich halte meine Finger absolut raus. Ja, jetzt versuchen wir das irgendwie, es soll einer von der Bild-Zeitung jetzt interessiert daran sein, wie Sie wissen, auch bei der Bild-Zeitung müsste man aufpassen, weil es sehr gefährlich ist, dass da irgendwelche anderen Geschichten draus gemacht werden oder sonst dergleichen. Sind wir gerade aber bei, weil wir versuchen jetzt über die Medien Druck auszuüben auf die Politiker, auf die Staatsanwälte, auf die Richter und auf die Polizisten. Aber ich denke mal, das wird sehr, sehr schwer werden und dass wir da nicht großartig die Möglichkeit finden werden, weil ich sage ganz ehrlich, ich glaube auch dieser Reporter wird dankend Nein sagen. Mhm. Weil da halt ziemlich viel hintersteckt. Ne? Der Herr Jürgen Roth, ja? Der wurde schon verprügelt, als er ermittelt hatte. Und der Journalist Fassbender wurde gefoltert, als er ermittelt hatte. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, also es sind sei ganz ehrlich, es gibt auch hier, ich habe mir auch bei ihm das vor ein paar Tage, also ich habe mir das mehrere Tage reingezogen bei ihm, die Internetseiten, und bin auch dann das auf mit dem russischen Geld, ja, mit der russischen Mafia. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, hier in Bremerhaven gibt es auch so etwas und immer wieder passiert nichts dagegen. Also es wird angeblich da ermittelt, aber jedes Mal wird aus Mangel an Beweisen wird es wieder eingestellt. Da fragt man sich natürlich, warum wird es eingestellt? Warum, wenn da offensichtlich mit Heroin... Ja, aber ein Polizist kann seinen Polizistenkollegen wieder mit reinziehen und der wieder den nächsten. Wie wird das hinterher nochmal? Ein Polizist kann seinen Polizistenkollegen auch mit reinziehen und der wieder den nächsten. Hinterher weiß die ganze Stadt, dass fast die ganze Polizei mit Drogen gehandelt hat. Verstehen genau. Sie das? Die haben es sicherlich untereinander abgesichert. Und dann heißt es, na, die Staatsanwältin macht doch auch mit und die Staatsanwältin sagt, ich habe das okay von meinem leitenden Oberstaatsanwalt und der sagt, dann wenden Sie sich bitte an den Innenminister oder den Justizminister und wenn die das mir erlauben, naja, brauchen Sie sich nicht wundern. Die haben sicherlich sich in der Weise alle abgesegnet, dass immer der eine den nächsten verrät. Ja. Also auspackt. Ja, ja, natürlich. Ja, übrigens, in dieser Sache in Berlin, wo diese beiden Kommissare ermittelt wurden und dann auch verklagt wurden, muss ich Ihnen ganz ehrlich dazu sagen, es waren ja nicht nur zwei Leute. Ja, es waren ja nicht nur zwei Leute, es waren bestimmt 20 Leute. Aber man hat nur zwei Leute dafür in den Knast gesteckt. Ja, dumm. Ja, sehr dumm. Ich frage mich heute noch... Absichtlich. Ja, normalerweise hätte man die ganzen Leute ja überall bei allen Polizisten Wohnungsdurchsuchungen machen müssen. Ja, ja, natürlich. Aber was mich natürlich auch gewundert hat, dass es überhaupt nicht publik gemacht wurde. Ja? Also man hat es einfach so, okay, man hat zwar die beiden Polizisten verurteilt, aber man hat das einfach so unter den Tisch gekehrt. Halt, ne? Mhm. Ich bin der Meinung, dass ein Steuerzahler, der arbeitet, auch darüber gerne informiert werden möchte, was mit seinem Geld passiert. Passiert leider nicht. kann man, ich jetzt meine eine andere Frage, kann man das nicht irgendwie auch über Zeitungen alles veröffentlichen? Also ja, es gibt eine Person, die das vorbereitet, aber mit einer eigenen Zeitung. Mit der eigenen Zeitung gibt es. Ja, deutschlandweit. Und das ist noch im Aufbau. Ja. Das fängt alles klein an, auf die Großen braucht man sich ja nicht verlassen. Ja, genau. Da sind gewisse Leute, die dort regelmäßig inserieren. Und ja, wenn da eine große Firma einmal aufhört, für Immobilien zu inserieren, kann das die Zeitung Hunderttausende kosten im Jahr. Ja. Also der Verlust eines Anzeigenerstatters in der Zeitung kann für eine Zeitung natürlich unvorstellbare Folgen haben. Ja, natürlich. Ja, scheiße. Also ich möchte schon gerne, dass das auch hier in Bremerhaven mal irgendwann ans Licht kommt. Und dass das hier... Können Sie mal einen Fall ausführlich schildern, wo die Polizei Sie bedrängt hat, dass Sie Drogen verkaufen sollen, und dann erzählen Sie, welche Drogen, wie viel, und dann erzählen Sie mir, wie Sie dafür verurteilt wurden, sodass man das mal kurz zusammenfassen kann. Sie fangen an mit, die Polizei hat und so weiter. Ja gut, und zwar geht es darum, das war in Berlin, und die Polizei, die beiden Kommissare, und da waren auch andere Kommissare mit bei, zwei wurden leider nur verurteilt, sind zu mir in die Wohnung gekommen. Ich muss dazu sagen, vorab haben sie aber mit dem Herrn Mohamed Alouche, haben sie zusammengearbeitet, groß bekannt in Berlin. Und als ich dann aufgehört hatte, für diesen Mohamed Alouche zu arbeiten, sind dann die Polizisten bei mir aufgelaufen in meiner Wohnung in Berlin und haben mir vorerst nun mal angeboten, für die Drogen zu verkaufen, Marihuana und Kokain und Haschisch, in nicht geringen Mengen, also wirklich mehrere Kilos, auch Kokain. Ich habe dankend abgelehnt, und nachdem ich dankend abgelehnt habe, fingen dann die Bedrohungen an. Ich wurde dann mehrfach bedroht, dass ich doch verkaufen sollte, wenn ich das nicht tun sollte, dass sie dafür sorgen, dass ich in den Knast gehe, dass sie mir irgendwelche Leute aufs Hals schicken, und dass ich ja wüsste, dass sie auch mit kurdischen Großfamilien zusammenarbeiten, und ich ja auch wüsste, dass auch die Kurden oder die kurdische Großfamilie auch Leute erschießen würde, kaltblütig. Was ja auch passiert ist, muss ich dazu sagen, also nicht bei mir, aber in Holland wurden 4 Dealer kaltblütig in den Kopf geschossen. Ich weiß nicht, ob das publik gemacht wurde. Grund? Weil sie nicht mehr verkaufen wollten, ne, und nicht mehr liefern wollten. Diese 4 Holländer. Ich muss dazu sagen, es waren keine Holländer, aber sie haben in Holland gelebt. Es waren auch arabische Abstammungen. Sie haben aufgehört, sie wollten nicht mehr zu liefern für diese Kommissare und für diesen anderen für die andere Großfamilien, und wurden dann von der Polizei und den kurdischen Mitarbeiter von den Polizisten in Korde beauftragt und hat die beiden, die 4 in den Kopf geschossen. Ich weiß, dass im Grunde genommen ein Fahrer, der nichts davon wusste, er wusste überhaupt nichts, was passiert ist, wurde ihm nur gesagt, er solle doch bitte mit diesem einen Herrn nach Holland fahren und wieder zurück. Und als auf dem Rückweg wurden sie angehalten und wurden festgenommen. Also der eine wurde angehalten und wurde festgenommen, der andere, der ist natürlich nicht mehr zurückgefahren. Der eine wurde angehalten, es wurde festgenommen wegen vierfaches Mordes. Er war es definitiv nicht. Ich muss Ihnen dazu sagen, der Junge, der war gerade erst mal 18 geworden. Man habe ihn gedroht, das zu machen, dahin zu fahren, um das zu machen. Ansonsten würden sie dafür sorgen, dass er auch in den Knast geht. Ich muss dazu sagen, er hat damals auch gehandelt mit BTM, natürlich auch für die Polizei und diesen Großfamilien. Er ist damals, das kann ich gleich dazu kommen, auf jeden Fall wurde ich auch mehrfach bedroht. Man habe mir gedroht, ich sollte verkaufen, sollte ich das nicht tun, dann würde mir etwas passieren. Man hat mir gedroht, mich zu ermorden, man hat gedroht, mich zusammenschlagen zu lassen und, oder halt in den Knast zu kommen. Ich habe dann eine Zeit lang angefangen, wieder zu verkaufen, auch für diese Kommissare. Ich konnte, ob Sie mir glauben oder nicht, in Berlin konnte ich mit einem Auto, das ohne Führerschein, durch die Gegend fahren, ohne angehalten werden von der Polizei, obwohl jeder Zweite damals in meinem Bezirk wusste, dass ich keinen Führerschein habe. Mit mehreren Kilos im Wagen, um die in meine Wohnung zu bringen und die in meine Wohnung zu bunkern, um dann aus meiner Wohnung heraus diese Drogen verpacken und zu verkaufen. Als das dann irgendwann aufgeflogen ist, Gott sei Dank, wurde das aufgeflogen von MEK, von den verdeckten Ermittlern, bin ich dann damals verurteilt worden zu 2,5 Jahren. Und man hat mich doch darum gebeten, gegen diese beiden Polizisten, ich muss dazu sagen, die Staatsanwaltschaft hat mir vorerst kein Wort geglaubt, kein Stück. Und durch diese verdeckte Ermittler und durch mehrere Anwälte hatten wir danach andere Staatsanwälte und andere Richter, wo dann irgendwann dann halt die beiden verurteilt wurden und mir dann auch geglaubt wurde nach einer Zeit. Ich muss dazu sagen, es ist schon ein Jahr lang verstrichen gewesen und mir wurde nicht geglaubt. Erst nach einem Jahr wurde mir geglaubt. Und während ich halt in Haft saß, habe ich mehrfach auch immer wieder und immer wieder meine Aussagen getätigt. Und dann wurden die beiden halt in Moabit verurteilt. Also im Tiergarten, das Gerichtstiergarten, wurden die beiden Herren dann verurteilt. Zu 6,5 Jahren ja, oder 6 Jahren. Sie wollten ja schildern, sie kamen in ihre Wohnung und hatten ihnen angeboten, Drogen zu verkaufen und dann ging es weiter. Ja, sie haben mir gedroht, in meiner Wohnung zu verkaufen. Mehrere Kilos, ob es Gras war, ob es Marihuana, also ob es Haschisch war oder Kokain war. Ich habe vorerst habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht. Ja, dann wurde mir halt mit meinem Leben gedroht. Mir wurde mit meinem Leben gedroht. Und ich sage, Herr Brühlmann, ich war keine 20 zu diesem Zeitpunkt damals. Natürlich war ich eingeschüchtert. Natürlich hatte ich Angst um mein Leben. Ja? Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir gehabt und habe es immer noch vor mir. Und ist doch klar, dass wenn man mit dem Leben gedroht wird, dass man das dann halt auch tut. Ja? Dass man sagt, okay, ich tue es, ich mache es. Ich habe aber erst ganz zum Schluss, ich muss dazu sagen, mir wurden ja auch Schläge aufs Hals gehetzt. Ja? Mir wurden auch Schläge aufs Hals gehetzt. Ich wurde in meiner Wohnung attackiert. Ich wurde in meiner Wohnung mit einer Machete bedroht. Ich wurde in meiner Wohnung mit einer Waffe, und das war definitiv eine scharfe 9 mm, wurde ich in meiner Wohnung bedroht. Und Herr Pullmann, wenn Ihnen eine Waffe am Kopf gesetzt wird und eine Machete an den Hals, ich glaube, jeder andere Mensch würde sagen, okay, ich mache es. Jetzt schildern Sie mal, wie das kam mit der Waffe und dieser Machete. Was passiert an dem Tag? Also an dem Tag wurde meine Wohnungstür aufgetreten. Ich war abgeschlafen zu dem Zeitpunkt. Meine Wohnungstür wurde aufgetreten. Ich wurde aus meinem Bett, wurde ich rausgerissen. Die haben mich in meinem Wohnzimmer auf die Couch geschmissen und haben mir zwei Alternativen genannt. Entweder ich verkaufe, sie haben mir die Waffe am Kopf gehalten, man habe mir die Machete am Hals gehalten. Entweder ich verkaufe oder ich werde ermordet. Ich habe gesagt, ich verkaufe nicht. Und daraufhin hat der Herr mit der 9 mm gezogen. Also er hat den Schritt nach hinten gezogen und hat zu mir gesagt, wir geben dir jetzt noch eine Minute Bedenkzeit. Entweder du wirst für uns verkaufen oder wir erschießen dich. Und ich habe das, also ungelogen, es war wirklich wie in einem Film, wie in einem wirklich scheiß schlechten Film. Und aus meinem Mund, also das kam fast nichts mehr. Und ich habe dann, um zu versuchen, dass diese Sache ein wenig, wie sagt man, ruhiger, dass es ruhiger kommt, zu sagen, Mensch, das sind ja noch nicht mal Patronen drin. Und daraufhin hieß das, doch, da sind Patronen drin. Und dann daraufhin hat er auch in der Waffe, da gibt es ja immer dieses, ich weiß nicht, wie sich das nennt, was dann da unten rauskommt, wo die Kugeln drinnen sind. Ich weiß nicht, wie sich das nennt. Das hat er mir dann gezeigt und da waren scharfe Patronen drinnen. Und er hat sie auch draußen gelassen und hat zu mir gesagt, du weißt, ich habe den Schlitt nach hinten gezogen, hier ist noch eine Kugel drinnen. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich tue es. Ja, und dann habe ich, es ging 2,5 Jahre, oder 3 Jahre lang ging es, dass ich dann unter Zwang diese Drogen verkauft habe. Irgendwann dann nicht mehr konnte und auch nicht mehr wollte. Also ich konnte psychisch nicht mehr. Also ich war psychisch am Ende irgendwo. Ja. Natürlich habe ich damit Geld verdient, keine Frage. Aber ich konnte die ganzen Nächte nicht schlafen. Ich konnte wirklich nicht schlafen. Ich musste mich des Öfteren mit Schlaftabletten voll pumpen, um schlafen zu können. Und habe dann gesagt, so, jetzt reicht's, ich höre auf. Ich wurde dann mehrfach bedroht wieder. die beiden Polizisten haben mir natürlich diese Schläge auf den Hals gehetzt. Ich wurde auch zusammengeschlagen in meiner Wohnung. Man hat mir wieder und immer wieder mit Messern und Waffen bedroht. Ich habe mich diesmal aber nicht mehr einschüchtern lassen, weil ich der Meinung war, sie werden mich doch nicht hier am helligen Tage, wenn sie mich nicht in meiner Wohnung erschießen. Ja. Gott sei Dank war es auch nicht der Fall, dass ich in meiner Wohnung erschossen wurde. Nachdem die Polizisten mitbekommen haben, sie kriegen mich jetzt nicht mehr, indem sie mir Leute auf den Hals schicken, indem sie mir drohen, hatten sie mir dann halt in meine Wohnung Kokain platziert. Und ich wurde dann festgenommen von den beiden Polizisten und anderen Polizisten. Man hat mich, ich wollte gerade in meine Wohnung, sie waren ja schon in meiner Wohnung drin. Ja, also die Polizisten waren schon in meiner Wohnung drin. Und Herr Pullmann, ich denke, das wissen Sie auch, wenn eine Hausdurchsuchung getätigt wird, ja, dann muss immer ein Mensch mit dabei sein, der nicht von der Polizei ist. Oder sehe ich das falsch? Eine neutrale Person. Ganz genau, eine neutrale Person muss mit inbegriffen sein. Es war aber keine neutrale Person. Und so liegt das doch komplett auf der Hand, dass mir Kokain untergejubelt wurde und man versucht hatte, mich damit zu vernichten. Ja? Und man hatte es auch fast geschafft. Also ich war echt der Meinung, so, jetzt haben sie mich. Jetzt gehe ich für mehrere Jahre in den Knast für eine Sache, die ich nicht begangen habe. Also natürlich habe ich damals mit Kokain gehandelt. Aber das, was sie in meiner Wohnung gefunden haben, das hat nicht mir gehört. Ja? Und dann kamst du eine Verurteilung? Nein, noch nicht. Und zwar wurde ich dann auf dem Revier nach Tempelhof gebracht. Und die beiden Polizisten haben mich dahin gebracht. Und mich, was mich gewundert hatte, man hat mich da wirklich mehrere Stunden, hat man mich da in meiner Zelle, ohne dass jemand gekommen ist zu mir, ohne dass ich ein Haftrichter vorgeführt wurde oder sonst dergleichen, hat man mich mehrere Stunden, 10, 12 Stunden war ich da drin. Und irgendwann, und ich durfte noch nicht mal meinen Anwalt anrufen, muss ich dazu sagen. Ich durfte nicht meinen Anwalt anrufen. Ich habe den beiden Kommissaren gesagt, ich möchte gerne meinen Anwalt anrufen. Man hat gesagt, später. Irgendwann habe ich natürlich vor Wut, habe ich auch gegen diese Metalltür geschlagen. Und dann kamen auch irgendwann Polizisten mit Schlagstöckern. Ich wurde nicht geschlagen an dem Tag, muss ich dazu sagen. Aber sie kam mit Schlagstöckern in meiner Zelle und sagte, ich soll es sein lassen, gegen die Tür zu schlagen. Ansonsten schlagen sie auch mal auf mich ein. Ich habe gesagt, ich möchte mit meinem Anwalt telefonieren. Das haben sie gesagt, dass ich das später kann, jetzt noch nicht. Und irgendwann sind dann halt diese verdeckten Ermittler, sind dann nach unten zu mir in meine Zelle gekommen und haben... Ich muss dazu sagen, ich wurde wirklich sehr, sehr gut behandelt von diesen verdeckten Ermittlern. Die haben mich dann in einem Raum gebracht, im Tempelhof aber auch, mich in einem Raum gebracht. Die haben gesagt, ich brauche keine Angst zu haben. Und haben zu mir gesagt, sie möchten doch, dass ich gerne mit diesen Polizisten kooperiere. Ich habe gefragt, wie sieht denn diese Kooperation aus? Und dann haben sie zu mir gesagt, ich sollte doch bitte mit denen zusammenarbeiten, um gegen diese Polizisten in den Knast zu stecken. Also dass ich da eine Aussage gegen diese beiden Menschen tätigen sollte. Herr Pullmann, wie gesagt, ich war noch jung und ich habe das natürlich erst nicht gewollt. Ich hatte panische Angst. Also da Polizisten, die anscheinend gut sind und da Polizisten, die anscheinend schlecht sind, ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Film. Ja? Also da ermitteln welche gegen Polizisten und da ermitteln welche gegen mich wegen angebliches Kokain, was sie in meiner Wohnung gefunden hatten. Ich war halt da oben, habe auch Zigaretten bekommen, ich habe meine Getränke bekommen, ich habe was zu essen bekommen. Sie haben sich mit mir mehrere Stunden unterhalten. Und dann hatte man mich gefragt, ob ich denn jetzt mitmachen würde oder nicht mitmachen würde. Ich habe dann zum Schluss gesagt, okay, ich mache mit. Man hat mich sofort... Also wir waren drei Autos, also es waren drei Autos. Man hat mich sofort in der Tiefgarage gebracht. Man hat mich sofort in einem Polizeiauto, also einen Zivilstreifer, die hinten verdunkelt waren und vorne genauso verdunkelt waren, die Scheiben. Man hat mich sofort in den Kopf, also hinten reingepackt, nicht im Kofferraum, sondern hinten als Hinterfahrer da. Hat mich reingepackt. Es waren, in meinem Wagen waren vorne zwei Leute und ich und ein anderer Polizist saßen dann halt hinten. Das ist jetzt mein heutiger wirklich sehr, sehr guter Freund. der mit mir hinten mit saß, der Kommissar, und haben mich dann in ein Hotel gebracht, und wo sie mich verstecken mussten, weil in dem Moment, wo sie mich da unten rausgebracht haben aus den Zellen, war, denke ich mal, jedem klar, dass ich aussagen werde. Auch dem Polizisten war das, denke ich mal, klar. Nachdem ich dann versteckt wurde, ich wurde circa 2 Wochen in einem Hotel versteckt von den Kommissaren, habe da jeden Tag alles im Detail sagen müssen, was vorgefallen ist, wie ich bedroht wurde, was ich bekommen habe an Gelder und. Sie haben mir die Wahl gelassen, sie haben zu mir gesagt, sie können dich im Zeugenschutzprogramm nehmen, du bekommst eine neue Identität, wir sorgen dafür, dass du in irgendeinem anderen Staat eine Arbeit bekommst, dass du einen Führerschein bekommst und. Ich habe, ehrlich gesagt, mit diesen Gedanken gespielt, ob ich da mitmache, ob ich das annehme. Aber ich habe es nicht angenommen. Ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte keine neue Identität. Somit war ich natürlich aus dieser Kronzeugenregelung nicht, also war ich nicht drin in dieser Kronzeugenregelung. Es ist dann, nachdem ich dann meine Aussage getätigt habe, muss ich dazu sagen, und es gab einen Staatsanwalt, war nur ein einziger Staatsanwalt, der davon Bescheid wusste. Und dieser Staatsanwalt sagte mir dann, es tut mir leid, aber auf Sie kommt auch noch eine Haftstrafe zu. Ich sage, ja gut, ich habe es damals getan, ich weiß, was ich getan habe, warte ich halt ab. Dann war ich dann vor der Gerichtsverhandlung und man hatte mich dann verdonnert zu 2,5 Jahren nicht auf Bewährung, muss ich dazu sagen, nicht auf Bewährung. Man hat mich zu 2,5 Jahren Knast verdonnert, Jugendstrafe, die ich dann auch abgesessen habe. Nachdem ich in Haft gekommen bin, können Sie sich vorstellen, dass in Plötzensee auch sehr viele kurdische Familienmitglieder inhaftiert waren, die natürlich wussten, wer ich bin, und ich sag mal so, dass das die Haftanstalt, die hat natürlich aber auch versucht, mich irgendwo ein Stück weit zu schützen. Man hat mich in ein Haus gepackt, also das hieß damals Haus 1 und dann gab es Haus 2, Haus 3, also Haus 4, also Haus 5 und Haus 6. Man hat mich damals ins Haus 1 gepackt, wo auch Kriminelle auch inhaftiert saßen, aber in diesem Bereich, wo ich drin saß, waren jetzt keine von diesen kurdischen Familien. Aber ich wurde natürlich mehrfach gedroht, dass ich doch die Aussage zurückziehen soll. Und wenn ich das nicht tue, dass ich wüsste, was mir passieren würde hier in den Knast. Ich habe meine Aussage natürlich nicht zurückgezogen. Nachdem ich denn jetzt schon ein Jahr drinnen saß, gab es dann irgendwann die Gerichtsverhandlung gegen diese beiden korrupten Polizisten. Ja, dann habe ich halt ausgesagt vor Gericht gegen diese beiden Polizisten. Der Anwalt ist auch sehr bekannt, ich weiß nicht, ob der Name ihm was sagt, Müllerhoff. Nein. Aus Berlin. Ob Sie es mir glauben oder nicht, der wurde mit Kokain bezahlt, auch mich damals aus gewissen Sachen rauszuholen. Ja, bevor ich damals mit der Polizei kooperiert habe, wurde dieser Anwalt mit Kokain bezahlt. Der schnieft selber und man hat dafür gesorgt, dass er, also er war, oder ich denke mal, das ist heute immer noch so, dass er im Grunde genommen deren eigenen Leibeigener ist. Ja? Dass er für die, auch für die kurdischen Familien halt, alles tut und alles macht. Es gibt einen Fall in Berlin, wo ein Typ, der auch ausgesagt hat damals, gegen irgendwelche wirklich mächtigen kurdischen Mitglieder, und dieser wurde ermordet. Dieser wurde in seiner Zelle wurde er ermordet, und da fragt man, wie kann das sein, dass wenn die Zelle verschlossen ist, dass dieser Mann ermordet wurde. Man hat gesagt, das war ein Selbstmord, dass er sich selbst aufgehangen hat. Aber ich wette mit Ihnen, das war der Anwalt, der diesen Seil, weil ich sage Ihnen, ich weiß, wie es im Knast abgeht. Und ich weiß, man kommt nicht einfach so an einem Seil ran, was im Grunde genommen kein normales Seil ist. Das ist so noch dicker als so ein Abschleppseil, ja. Und wo wirklich richtige, wie sagt man, also ein richtiger, ich weiß nicht, wie man das nennt, womit man sich, wie nennt man das, so ein Galgen, glaube ich, ne? Nennt man das? Ja. Also ein richtiger handgefertigter Galgen war das, der sich dann halt aufgehangen haben sollte angeblich. Und ich bin mir da hundertprozentig sicher, dass er nicht aufgehangen wurde. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Anwalt diesen Galgen dafür gesorgt hat, dass irgendein Häftling, weil ich muss Ihnen so sagen, diese Leute für diese Kurdisch-Familie in Haft gehen, die leben da drinnen wie Prinzen. Ungelogen, sie leben da drinnen wirklich wie Prinzen. Sie besitzen Handys, sie besitzen Drogen, sie handeln in dem Knast noch mit Drogen. Dann fragt man sich, wie kann das sein, und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wie kann das sein, dass mehrere hundert, also mehrere Platten, Haschischplatten, hunderte Haschischplatten bei diesem Herrn in seiner Zelle drinne sind und nichts gemacht wird. Ja? Da sage ich Ihnen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, auch die Wärter wurden bestochen und auch die Wärter schmuggeln für diese Leute Drogen rein. Bin mir hundertprozentig überzeugt. 100 Haschisch, was waren das? Sie müssen sich vorstellen, es ist eine Platte, so eine Haschischplatte, wiegt 100 Gramm. Nicht 100, nee, 100 Gramm. Ja, 100 Gramm, genau. Eine Art Pressling? Wie, was heißt Pressling? Sowas wie eine Tablette, Tafel Schokolade, klein, gepresst. Ja, ganz, ganz genau. So eine wiegt 100 Gramm und davon waren mehrere 100 Platten in seiner Zelle. Ja? Und kein Beamter hat dagegen was gemacht. Die ganze Zelle, also die ganze Station waren alles Junkies auf seiner Station. Alles waren Junkies. Ich war für 2 Tage war ich auf dieser Station und dann habe ich gesagt, ich möchte da sofort runter, weil der Verdacht groß steht, dass dieser Herr für die Kurden halt arbeitet oder mit denen zusammenarbeitet. Es war auch davon abgesehen Kurde. Er verkannte mich Gott sei Dank aber nicht. Und er hatte mehrere Platten Haschisch, mehrere hunderte Platten Haschisch auf seiner Zelle. Der hat im Knast auf seiner Station und auch auf andere Stationen verkauft, ja, Haschisch verkauft. Und im Knast sind die Verkaufswerte dreifach so teuer wie auf der Straße in Berlin. Und Sie können sich vorstellen, die Leute, die jeden Morgen aufgestanden sind, um arbeiten zu gehen, um eine Ausbildung vielleicht in den Knast zu machen oder auch halt nur so zu arbeiten, um mal einmal im Monat einkaufen gehen zu können, sich Tabak kaufen zu können im Knast oder halt Getränke, weil man konnte auch selber kochen halt auf seiner Station. Die mussten ihre Einkäufe, beziehungsweise dieser Kurde hat denen jeden Monat eine Liste gemacht mit das, was er haben möchte. Wie eine Stange Marlboro, wie Getränke oder dies oder Hygienemittel oder sonst dergleichen. Und all diese Hygienemittel waren alle in seiner Zelle. Ja? Und da frage ich mich allen Ernstes, wie kann das sein, dass die Psychologin, die auf dieser Station ist, von dem allen nichts mitbekommt? Wie kann das sein, dass die Beamten, die alle auf dieser Station sind, davon nichts mitbekommen, dass alle diese Leute auf ihren Zellen nichts besitzen? Weder Getränke, weder Zigaretten, weder etwas zu essen oder sonst dergleichen. Ja, weil alle ihre Einkäufe direkt in diese Zelle von diesem kurdischen Mann gewandert sind. Ja. Und da fragt man sich natürlich, wie kann so etwas sein? Hat man versucht, sie psychiatrisch mal zu untersuchen, um sie irgendwie für unglaubwürdig zu erklären, damit sie nicht gegen die Kommissare aussagen? Man hat einen Psychologen, der war dann auch vor Gericht. Man hat versucht mit einem, also ein Psychologe hat dann gesagt, es ist zweifelhaft, er versucht sich selber zu schützen, so dass er geringere Strafe bekommt oder sonst dergleichen. Ich weiß nicht, ob man das denn schon so nennen kann, dass man versucht hat mit einem Psychologen meine Aussage zu widersprechen. Dieser Psychologe, muss ich dazu sagen, als er hat mehrfach gesagt, dass ich absolut unglaubwürdig bin, dass das, was ich sage, rein erfunden ist, um mich selber zu schützen, um diese Polizisten in den Knast zu stecken. Dass ich wahrscheinlich wohl auch irgendeinen Deal habe mit der Staatsanwalt oder mit irgendjemand anders. Ja, es wurde dann durch meinen Rechtsanwalt und auch durch diese Kommissare, die auch für mich waren, also diese verdeckten Ermittler, wurde dann natürlich ein zweiter Gutachter vom Gericht, wurde dann beauftragt. Er hat natürlich was ganz anderes gesagt, weil ich das absolut glaubwürdig bin und dass er vielleicht auch denken würde, dass ich lügen würde, wenn es eine Voraussetzung dafür geben würde. Und dann wurde ihn natürlich gefragt, welche Voraussetzung ist das, die Sie meinen? Daraufhin hat der Herr gesagt, wenn der Herr Straffreiheit bekommen würde, ja, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, es könnte sein, dass der Herr das alles sagt, um Straffreiheit zu erlangen. Aber die habe ich ja nie bekommen. Ja, ich saß ja schon in Haft. Und deshalb sagte er, deshalb bin ich mir hundertprozentig davon überzeugt, dass dieser Herr nicht am Lügen ist und die Wahrheit erzählt. Ja, und dann, wie gesagt, wurden die beiden Polizisten halt verdonnert. Und ich muss dazu sagen, 6 Jahre, das ist nichts dafür, was sie getan haben. Ja. Man hat mehrfach Leute bedroht. Man hat diesen einen jungen Mann, ich muss dazu sagen, ich habe diesen jungen Mann erst im Knast kennengelernt, der dann auch sagte, dass er nur fahren sollte und nichts gemacht hat oder sonst dergleichen. Und dass die damals beauftragt wurden, auch von diesen Polizisten und von diesen kurdischen Familien. Aber man hat ihm kein Wort geglaubt. Und nachdem ich ihm sagte, ich sage, jetzt wurden die beiden Polizisten verurteilt. Also man hat es ja jetzt geglaubt, man hat es mir jetzt Gott sei Dank abgenommen, versuche nochmal dagegen anzugehen. Ja, dass er okay, dass er verurteilt wird, das wird definitiv so sein, weil er ist den Wagen gefahren, aber er wusste natürlich nicht, was er da oder warum er dahin fährt. Ja, es war nie die Äußerung getreten, dass da Leute ermordet werden sollen oder sonst dergleichen. Und daraufhin hat er das auch versucht, aber da hat er nicht hingekriegt. Also wir haben diesen Fall nicht wieder aufgerollt. Also ich weiß nicht, ob es an den Anwalt lag oder ob es an das Gericht selber lag. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß. Ja, das war das. Was soll ich noch sagen? Ist denn Ihr Beruf zurzeit gefährdet? Mein Beruf gefährdet? Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel in die Öffentlichkeit gehen würden. Mein Beruf nicht, aber mein Leben. Mein Beruf wäre nicht gefährdet, nein, definitiv. Aber wenn Ihre Aussage einmal in der Öffentlichkeit ist, ist es doch genau umgekehrt. Dann kann man Sie doch nicht mehr zum Schweigen bringen. Das ist der große Vorteil. Ich habe auch Morddrohungen schon erhalten, ich habe es veröffentlicht und man hat Angst, irgendetwas mir anzutun. Weil es sofort auf die Verbrecherkreise zurückzuführen ist. Ja, natürlich, gar keine Frage. Deswegen ist die Veröffentlichung meiner Ansicht nach immer das Beste, sich genau vor solch einem Vorfall zu schützen. Wenn ich mit Mord bedroht werde, würde ich sofort wieder veröffentlichen. Und der Täter hätte dann ein großes Problem, wenn er es tun würde, weil ja die Veröffentlichung schon getätigt wurde. Natürlich, gar keine Frage. Gar keine Frage, das stimmt. Wie gesagt, ich bin ja damals bewusst aus Berlin weg und bin bewusst hier nach Bremerhaven gezogen, um auch dieser Sache aus dem Weg zu gehen. Und in Bremerhaven werde ich ja nicht bedroht oder man sagt mir nicht, dass ich jetzt hier ermordet werde oder sonst dergleichen. Ich weiß aber, und da bin ich mir hundertprozentig überzeugt, sollte ich hier in Bremerhaven öffentlich damit umgehen, was ich natürlich möchte. Also ich möchte, dass es öffentlich gemacht wird. Ich möchte, dass Bremerhaven richtig einen auf den Deckel bekommt, weil sie wirklich im Monat, und das weiß ich aus hundertprozentiger Quelle, im Monat wir reden wirklich von 20 Millionen nur an Drogengelder gemacht wird in Bremerhaven. Ja? Und dass das nicht an die Menschheit kommt, dass das nicht an die Zivilbevölkerung kommt, dass alle darüber schweigen und keiner darüber informiert wird. Ja? das möchte ich natürlich, dass das veröffentlicht wird. Ich weiß aber wiederum, auf dem nächsten Atemzug würde ich derjenige sein, der das veröffentlicht, würde ich derjenige sein, der öffentlich darüber im Fernsehen reden würde oder öffentlich mein Bild dazu preisgeben würde oder meinen Namen dazu preistragen würde, dass ich mit Sicherheit große Probleme kriegen werde. Und nicht nur ich, auch meine Familie. Und das auch von der Polizei. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Weil ich habe hier so oder so schon hier, jetzt schon, ich muss dazu sagen, ich habe 6 Jahre gekämpft oder fast 7 Jahre gekämpft, dass mich jetzt Gott sei Dank die meisten Polizisten schon zufrieden lassen. Ja? Aber kämpfen Sie erst mal 6 Jahre, dass der Polizist Sie nicht mitten auf der Straße nackt aufzieht, weil er vermutet, dass Sie angeblich mit Drogen handeln oder sonst dergleichen. Ich habe damals einen Schlussstrich damit gezogen. Ist Ihnen das passiert? Ja, natürlich. Das ist mir mehrfach passiert und nicht nur mir. Auch meinen Geschwistern ist das passiert. Ja, berichten Sie mal, was war passiert an dem Tage? Ich kann Ihnen ganz klar sagen, was passiert ist. Ich bin von Berlin, bin ich nach Bremerhaven. Ich bin gerade aus dem Zug ausgestiegen, am Hauptbahnhof Bremerhaven. Bin ich rausgekommen aus meinem Zug und dann standen da schon 2 Männer und haben auf mich gewartet. Das waren 2 Kripo-Beamte. Sie haben auf mich gewartet. Jetzt frage ich mich, wie konnte es sein, dass 2 Kripo-Beamte wissen, dass ich heute nach Bremerhaven komme und dann ankomme. Woher? Durch die Kameras. Ganz genau. Ne, wir werden nämlich schon beobachtet. Das weiß ich auch. Wir werden überall beobachtet in Deutschland. Auf jeden Fall wussten sie, ich komme an. Ich bin angekommen. Man hat mich mitgenommen. Man hat mich nicht aufs Polizeirevier genommen. Man hat gesagt, noch so ein Herr, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Man hat meinen Familiennamen gesagt. Ich bin dann nach unten auf dem Bahnsteig sind wir dann gegangen und im Foyer. Und dann habe man mich mit, und das hat also mehrere, da waren mehrere Menschen, die das auch mitbekommen haben. Ja. Man hat mich da durchsucht, man hat meine Koffer geöffnet, man hat meine Koffer so auf den Boden geschmissen, mit sämtlichen Inhalten, man hat sie ausgeschüttelt. Man hat mir bis auf die Boxershorts hat man mich komplett ausgezogen, um zu gucken, ob ich irgendwas habe. Und das war reine Schikane, es war nichts anderes außer Schikane. Ich habe natürlich meine Sachen zusammengepackt. Man hat mir nicht die Dienstnummern gegeben, weil ich natürlich sofort die Dienstnummern gefordert habe. Man hat mir keine Dienstnummern gegeben. Man sieht sich wieder. Man hat mir meine Sachen natürlich wieder ausgehändigt. Die lagen ja alle auf dem Boden, durfte ich wieder zusammenpacken. Ich durfte mich wieder anziehen. Dann sind die beiden Polizisten verschwunden, waren danach weg. Ich habe ein anderer Vorfall. Ich bin mit meiner jetzigen Frau, bin ich durch Bremerhaven spazieren gegangen. Ich wurde angehalten, mitten auf der Straße. Man hat mich meiner Frau bezichtet, Drogen dabei zu haben. Man hat meine Frau, ich muss Ihnen dazu sagen, meine Frau ist Arzthelfer. Meine Frau war noch nie in ihrem Leben strafbar oder sonst dergleichen. Meine Frau ist eine Frau, die arbeiten geht. Ja? Man hat versucht, meine Frau an die Wäsche zu gehen, weil ich wie das ist. Das habe ich natürlich nicht zugelassen, habe mich zur Wehr gesetzt. Ich habe, nachdem der Polizist angefangen hat, mich zu schubsen, habe ich natürlich auch zurückgeschubst und haben uns dann mitten auf der Straße geschlagen. Ich muss dazu sagen, ich habe keine Anzeige gekriegt. Ich verwundere mich, warum ich keine Anzeige dafür gekriegt habe. Ja. Ich habe versucht, eine Anzeige zu tätigen. Ich wurde ausgelacht. Ich wurde regellos ausgelacht von der Polizei. Hier in Lehe, Bremerhaven Lehe, Heinrich-Schmalfeld-Straße, Polizeirevier. Wurde ich regellos ausgelacht. Man hat meine Anzeige auch nicht aufgenommen. Daraufhin bin ich im Polizeirevier nach Geestemünde, wollte da einen Strafantrag stellen. Man hat mich genauso ausgelacht und ich durfte auch da keinen Strafantrag stellen. Ja. Und das ist nicht nur mit mir passiert. Mein Bruder, der arbeitet hier für den Staat, der wurde, ob Sie es glauben oder nicht, das weiß ich auch aus 100%iger Quelle, der wurde abgehört. Mein Bruder ist verheiratet, hat noch nie in seinem ganzen Leben eine Straftat begangen. Der hat noch nie gar nichts, also der kann noch nicht mal eine Fliege was zur Leide tun. Man hat ihn abgehört, man hat ihm Sachen unterstellt, mit Drogen zu handeln, man hat ihm Sachen unterstellt, irgendwelche internen Sachen, er ist aber kein Polizist, muss ich dazu sagen, er hat irgendwelche internen Sachen preisgegeben, was alles nicht an dem ist, was absolut nicht stimmt. Ja. Man hat ihm das Leben sehr, sehr was, im Grunde genommen darf ich eigentlich sagen, für was er arbeitet, denn er hat aufgehört, da zu arbeiten. Ja. Er hat für den Magistrat Bremerhaven gearbeitet. Ja. Er hat für den Magistrat Bremerhaven gearbeitet. hat jetzt aufgehört, weil er sich gesagt hat, das tue ich mir und meiner Familie nicht mehr an. Ich höre jetzt auf. Man hat ihn regelrecht daraus gedrängt, sage ich dazu. Er studiert jetzt weiter und wird aber wieder arbeiten. Aber nicht für Magistrat, was auch immer. Er wird irgendwas in der Öffentlichkeit machen möchten. Also er möchte irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Studiert gerade wieder. Und ja, dann habe ich noch einen jüngeren Bruder, muss ich dazu sagen. Er ist, ich glaube, jetzt 20, 21. Er sitzt in Haft, muss ich dazu sagen. Und zwar wurde er verhaftet wegen einer Schlägerei. Ich muss dazu sagen, er wurde angegriffen. Es gibt mehrere Zeugen, über 20 Zeugen, die ausgesagt haben. Und dazu muss ich sagen, keiner der Zeugen kennt meinen Bruder. Also keiner der Zeugen kennt meinen Bruder. Dann gibt es noch ein älterer Herr, der irgendwo auf dem Lande wohnt, der auch zu der Richterin gesagt haben, hören Sie mal, das kann doch nicht, das ist die Richterin übrigens, diese Frau Umland. Er sagte, hören Sie mal, das kann doch nicht angehen, nur weil er ein Ausländer ist, dass sie diesen jungen Mann verurteilen möchten. Wir haben doch miterlebt, wie er angegriffen wurde, wie sich zwei Leute, also einer davon auf seinen Brustkorb gesetzt hat und auf ihn eingeschlagen hat. Und der junge Mann danach Pfefferspray gezogen hat und das den Leuten ins Gesicht gesprüht hat und sich gewehrt hat den beiden Leuten gegenüber. Und die Richterin glaubt meinem Bruder nicht. Sie sagt, nein, du hast zugeschlagen, du bist schuldig und hat ihn auch dafür in Haft gestellt. Die Stärkeren sich entfalten können, damit den Schwächeren in unserer Gesellschaft geholfen werden. Das ist das Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Das müssen wir in unserem Land leben. Das hat sich in 60 Jahren bewährt und das muss fortgesetzt werden. Und meine Damen und Herren, Sie brauchen starke Abgeordnete hier vor Ort. Und deshalb bitte ich Sie, und da bitte ich auch wieder alle, die aus Kassel kommen, und aus der Umgebung, hier aus Nordhessen, überlegen Sie noch mal genau, wer hat in den letzten Jahren etwas dafür getan, dass Ihre Region sich gut entwickeln wird? Hallo, ich bin der Pechvogel aus Königsbrunn, Christian Schäfer. Wenn diese Nachricht Sie erreicht, bin ich nicht mehr. Diesen Schritt musste ich unternehmen, da ein Polizist von der OK-Dienststelle des Polizeipräsidiums Schwaben auf mich und meinen Vater so derart losgegangen ist, dass es schlimmer nicht mehr ging. Der Zeitraum beträgt nun 20 Jahre. Ich musste diesen Schritt unternehmen, denn nur, wenn ich nicht mehr da bin, dann lässt er mich auch in Ruhe und kann mir bis dahin nicht folgen. Auch musste ich diesen Schritt unternehmen, um meine Eltern zu schützen. Der Polizist Klaus Eigner wollte mich. Nun hat er mich, aber er soll nun endlich meine Eltern in Ruhe lassen. Die Unterlagen, mein Buch und die Beweise liegen bei und sollen veröffentlicht werden. Daraus geht meine gesamte Geschichte hervor. Ich wünsche mir, wenn es geht und wenn sich einer traut, eine Stiftung zu gründen,